y'all. I'ma still be doing my thing regardless of whatever goes on in the world. Whoever say what? Optimus. You know what I'm saying? I'ma still be in your face in the streets, anywhere. Anybody want this me on record? I'ma get physical with Word you. Up. You see what I'm saying? So don't be wanting to talk shit on records and think it's not gonna turn into a physical affair. Cause my crew's always gonna be thick. Cologne, ain't boy. Nobody ever gonna take me out my way. Nah. Make me feel a certain way. Nah. I make music for my peoples. I could give a fuck about what y'all other niggas think. Y'all hoes talking personally, shit. Niggas spending money to diss me. Nah. You see what I'm saying? Cause when I go, it's gonna be my time to go. Yeah. I ain't worried about none of that shit, but be prepared to see me when it's your time. We'll always be rolling in the fly. Don't waste your time, cause I'ma take it to your face. Word up. You see what I'm saying? Always make music for my peeps. Yeah. Always be here. Optimus, coming to you live, this motherfucker. Optimus Poet, Cologne, boy. Ihr seid irgendwo angesiedelt zwischen Massiv und Deichkind. Eure Credibility geht gegen Null wie der Leitzins. Scheiß auf den Markt, ich weiß, dass vor Gott alle gleich sind. Pack mein Vertrauen in Christus, nenn mich Spinner und Cycling. Ihr seid Hype wie Williams, keine Rap-Agenda, ihr Kids. Ihr seid mindestens so Gangster wie die Fat Federalist. Ich splatter den Mist, Lyrical Gather, my hit. Better be quick, bevor ihr eine Kugel in den Kopf wie Kennedy kriegt. Know your enemy, Kid, oder fresst Ali Sedativa. Ihr Mind-Control-Opfer, guck wie ihr Paras schiebt, man. Ihr schreit Free Tibet, Free Mumia, Free Palästina. Willkommen im Königreich, das Jal, ihr seid alle Diener. Ich bin ein Klepto, nee, im Ernst, ich bin sick. Ihr elitären Ficker, guckt, wie ich euch der Reihe nach stick. Ich weiß genau, dass kein Label da draußen ehrlichen Rapper will. Die promoten den Devil wie Oprah und Cher International. I'm a Klepto. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it. I'm a Klepto. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it. I'm a Klepto. Son, I'm sick. I'm a Klepto. Son, I'm sick. I'm a Klepto. I'm a klepto. Oh. Ey, dein Album ist ein menschenverachtendes Werk wie der Talmud. Wen willst du damit erreichen, Digga, was schweigst du? Keiner findet Gewalt gut, doch dennoch geht deine LP Gold. Ich seh die Kiddies Amok laufen wie Harris im Kleeboy. Wie stolz kannst du auf dich sein, gepinnt vom Establishment. Mittels Rap Transform Acts von Tringer zu Bellcat. Ich nehm Zettel, setz mich hin, kann ich auf Tabula Rasa. Bau auf soliden Fels, dich unterhält Dracula Partner. Ich mein, die untoten Blutsauger bezahlen dir dein Unterhalt. Warum promotest du Materialismus, Hass und Gewalt? Stop, Junge, halt, es ist nie zu spät für die Umkehr. Sag das Curse, Azad, Eisfeld, Savage, Sammy und Flair. Ich steh sowas von über den Dingen, keine Enemies mehr. Cool wie Prodigy in Schubbons mit dem Hennessy-Shirt. Ich bin ein Klepto, nee, im Ernst, ich bin sick. Elitär und Ficker, guck, wie ich euch der Reihe nach stick. Ich bin ein Klepto. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it. I'm a Klepto. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it. I'm a Klepto. Son, I'm sick, I'm a Klepto. Son, I'm sick, I'm a klepto. Son, I'm sick, I'm a klepto. Worauf alles hinausläuft, wir machen ein Album mit O. Wahrscheinlich keiner, die brauchen für die Kids ein falsches Idol. Es ist das alte Spiel, yo, von den Beatles bis Bushido. Die Musikindustrie indoktriniert uns, so wie das Kino. Ich kann nicht sagen, ich hab Crack vertickt oder wie hart meine Gegend war. Ich bin der Optimus Poet unter den Sprachlegasthenikern. Warum stehen die Puppets auf der Bühne und die Artists im Regenmann? Meine Lyrics umspannen den Planet wie der Nullmeridian. Ich stick Death Punk und Kanye, die verwichsen Rap mit Techno. Universal Mind Control für die Robots im Ghetto. Ich slap jeden DJ in Deutschland, der den Crap auch noch auflegt. Stick jeden um sein Taschengeld, der Bands, weil er draufsteht. Mann, meine Welt ist ein Wohnklo, um 18 Stock. Wo sind die Producer? Ich kann nicht warten, bis das Duff endlich droppt. Guck, wie ich alle hier abziehe, Prada macht mich bekloppt. Ich bin ein Klepto, was soll ich sagen? Irgendwie macht mir das Bock, ich bin ein Klepto. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it. Call my name and I come running, gunning. All y'all bummin' niggas will get done it.